Good evening, church. Guten Abend, Gemeinde. How's everybody doing? Wie geht's euch? Worship, unbelievable. Der Lobpreis war unglaublich. Gotta say it every time. Just, das muss ich immer wieder sagen. I still have goosebumps. Ich habe immer noch Gänsehaut. Thank you. Danke. Thank you. Danke. Really, unbelievable. I'd like you to take a good look at Michi. Ich möchte euch, dass ihr Michi gut anschaut. Because it could be the last time you see him before he's a father. Es könnte das letzte Mal sein, dass ihr ihn seht, bevor ich Vater bin. So, before we start, let's just keep him and Martina in prayer. Also bevor wir beginnen, beten wir vielleicht für ihn und für Martina. Yeah, let's just pray. Lasst uns beten. Dear Father, we pray for this message that it would speak to the people here tonight, speak to us, Father. Vater, wir bitten dich für diese Botschaft, dass sie zu den Menschen spricht und auch zu uns spricht heute Abend. Let's speak forth a blessing for Martina and the birth. Und wir sprechen einen Segen aus für die Martina und die Geburt. Keep her healthy, keep the birth safe, let the baby be perfect. Lass sie gesund sein und schenke ihnen eine sichere Geburt. Lass das Kind vollkommen sein. Bless these words to our hearts in Jesus. Und segne diese Worte zu unseren Herzen in Jesu Namen. So we've been talking about stewardship, right? Wir haben viel geredet über Verwaltung. We talked about stewardship of grace. Die Verwaltung der Gnade. Tithe and offerings. Den Zehnten geben und spenden. Looking towards heaven as we do this life. Dass wir schon auf den Himmel sehen, während wir dieses Leben leben. And last week we heard about stewarding the potential within us. Und letzte Woche haben wir darüber gehört, das Potenzial in uns zu verwalten. And I'd like to continue with that topic und ich tonight. Möchte mit dem Thema weitermachen. And I got to thinking about stewardship. Und ich habe über Verwaltung nachgedacht. And what it means. Und was es bedeutet. And it came from, in the old days, a steward was a servant who would bring in food and fine drink into the eating hall. Früher war das Wort Verwalter, das war die Bezeichnung für einen Sklaven, der gutes Essen und gute Getränke in den Speisesaal gebracht hat. And the stewards were responsible for something that didn't belong to them. Die Verwalter waren für etwas verantwortlich, was ihnen nicht gehört hat. And it's like us, right? If we're Christians, we've surrendered our life to Christ. Und das gilt auch für uns, weil als Christen haben wir unser Leben Christus hingegeben. And we're accountable for the gifts he's given us and the time and what we do with that time. Und wir geben Rechenschaft ab über die Gaben, die er uns gegeben hat und über die Zeit, die wir haben. So tonight I'd like to touch on three areas which I think can hinder us from living the life God wants us to live. Und heute möchte ich über drei Themen reden, die verhindern können, dass wir das Leben so leben, wie Gott es geplant hat. So let's jump right into this. First one is fear. Das erste ist Furcht. Fear is sometimes seen as weakness. Furcht wird manchmal als Schwäche gesehen. Growing up, I played a lot of sports. Als ich aufgewachsen bin, habe ich sehr viel Sport gemacht. I was at, you know, judo tournaments every weekend. Ich war jedes Wochenende bei so Judo-Meisterschaften. I wasn't exactly sitting around talking about my feelings. Und ich bin nicht wirklich da gesessen und habe über meine Gefühle geredet. Most of my friends were jocks. Die meisten meiner Freunde waren Athletes. Also Athleten. We didn't really, speaking about your feelings was kind of like, hey, we're guys here. Und wenn jemand angefangen hat, über seine Gefühle zu reden, hat es immer geheißen, hey, wir sind Männer. Some of you may know me, you know that I don't really talk about my feelings too much. Und die von euch, die mich ein bisschen näher kennen, die wissen vielleicht, dass ich nicht über meine Gefühle rede. Maybe you think I don't have any feelings. Vielleicht denkst du, ich habe keine Gefühle. But I had a feeling like 2 months ago. Aber vor 2 Monaten hatte ich ein Gefühl. And, I'd like to share with you a little bit about fear in my own life in the past few months. Und ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, über die Furcht, die ich in meinem Leben teilweise habe. As some of you know, I recently had to search for a new job. Wie manche von euch vielleicht wissen, musste ich vor einiger Zeit mir einen neuen Job suchen. My company was closing down in Vienna, so I needed to start looking. Weil meine Firma hat den Standort Wien zugesperrt. And as soon as I heard that I would be jobless, I got this spirit of anxiety or fear. Und wie ich eben gehört habe, dass ich bald keinen Job mehr haben werde, habe ich diese Angst oder Furcht in mir gespürt. And now looking back, I can pinpoint it. It was a fear of failure. Und jetzt, wenn ich daran zurückblicke, sehe ich genau, was für eine Furcht es war. Es war die Furcht des Versagens. And it wasn't so strong at first, but I started to get this anxiety inside of me. Und am Anfang war es noch nicht so stark, aber ich hatte dieses Angstgefühl in mir. Thank God I found a new job quickly. Und Gott sei Dank habe ich sehr schnell einen neuen Job gefunden. But I still had this anxiety, you know. I was thinking, okay, I have to start a new job. What's it going to be like? And aber trotzdem habe ich noch diese Angst gehabt. Ich habe gewusst, okay, ich fange einen neuen Job an. Wie wird das sein? I decided to go to the mountains for the weekend. Und ich wollte am Wochenende in die Berge fahren. And I was there with my wife. First couple days were good. Und die ersten paar Tage war ich mit meiner Frau dort und es war alles super. Then we decided to go for a hike, so I went out to our new car we just bought. Und dann haben wir uns entschlossen, wandern zu gehen, und so bin ich eben zu unserem neuen Auto gegangen, das wir uns gekauft hatten. And it's a manual, so in order to start it, you have to put it in neutral to warm it up. Und das ist so ein Automatik am Auto, und das heißt, bevor du startest, musst du es zuerst in die neutrale Position schalten. So I pulled the handbrake, put it in neutral and turned the heat on and went back inside. Die Handbremse angezogen, habe den Schalter in neutralen Position geschalten und die Heizung eingeschalten. 3 minutes later, Izzy screaming, Rob, the car is rolling down the hill. Und 3 Minuten später schreit die Izzy, Rob, das Auto rollt den Hügel runter. I ran outside and I just got to see the end. Und ich bin rausgerannt und habe genau noch das Ende gesehen. And it smashed into a boulder. The boulder was like this big. Und das Auto ist in so einen Felsen hineingekracht. Went up over the boulder and smashed into another boulder. Und ist über diesen Felsen drüber und in einen anderen Felsen hinein. Finished. Und es war fertig. Just destroyed the car. Ich habe einfach das Auto zerstört. And as soon as I saw the car there smashed on the rocks. Und sobald ich das Auto gesehen habe, zerstört zwischen diesen Felsen. That spirit of anxiety increased about 50%. Dieses Angstgefühl, das ist nochmal größer geworden. Immediately my mind turned to money. Und sofort habe ich durchgerechnet, was das jetzt kostet. And I was like, 5,000. Ich habe gerechnet so 5,000-6,000. Not in the budget. Wir haben nicht das Budget dafür. I have to start work on Monday morning. How am I going to get to work? Ich muss montags früh anfangen zu arbeiten. Wie komme ich in die Arbeit? How am I going to get home from the mountains? Wie komme ich zurück nach Hause von den Bergen? I only have Haftpflicht in only have part insurance, so. Ich habe eine Haftpflichtversicherung. It's coming out of my own pocket. Also das kommt alles aus meiner eigenen Tasche. The guy who sold me the car, you know, he didn't check the handbrake, even though it had a new inspection sticker. Der Mann, der mir das Auto verkauft hat, hat eben die Handbremse nicht kontrolliert, obwohl das Auto vorher nochmal durch eine Inspektion durch musste. But the point is, it started to make this spirit of anxiety increase inside me. Aber was es bewirkt hat, hat diesen Geist der Angst in mir vergrößert oder gestärkt. So we got a car from OMTC, we went home. Wir haben uns ein Auto vom OMTC genommen und sind damit heimgefahren. And I needed to go to work the next morning. Und am nächsten Morgen musste ich in die Arbeit fahren. And I'm moving from logistics into sales, so I got a new job in sales. Und ich bin von der alten Firma, von der Logistikabteilung, bin ich jetzt in die Verkaufsabteilung gekommen. So my mind was really thinking, it's new, it's going to be a whole new area of business I need to learn. In meinem Verstand habe ich darüber nachgedacht, es ist ein ganz neuer Bereich, den ich lernen muss. They told me in the interview I'm going to have to speak German all day. Beim Job Vorstellungsgespräch haben sie mir gesagt, du musst den ganzen Tag Deutsch sprechen. And it's a very technical company, so. Und es ist eine sehr technische Firma. Things I know nothing about. Und da geht es um Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. And you know, it doesn't seem like a big deal, but for me it was huge. I was almost shaken with anxiety. Und das scheint vielleicht nicht so eine große Sache zu sein, aber in mir drinnen habe ich gezittert. I felt like, Angst. Where am I? I'm in Vienna. What am I doing here? Why do I have to go to a job and speak German? Und ich habe gedacht, wo bin ich da? Ich bin in Wien. Warum muss ich mir zu einer Arbeit gehen, wo ich nur Deutsch sprechen darf? How did I get so far from home? Wie bin ich so weit von zu Hause weggekommen? All right, you gotta push through. You gotta push through. Nein, du musst durchgehen. And you know, I think that God was using that time because I've been a pretty confident guy. Und ich glaube, Gott hat diese Zeit wirklich verwendet, weil normalerweise bin ich ein sehr zuversichtlicher Mensch. And I couldn't find my confidence. Und ich habe mir diese Zuversicht aber nicht mehr gefunden. And I think he was using that really to show me, hey. Und ich glaube, er hat diese Zeit verwendet, um mir was zu zeigen. People out there who are afraid and are hurting. Er hat gesagt eben, hey, das sind Menschen draußen, die Furcht haben und die verletzt sind. And if you know me before, if you've tried to tell me about your pain in life, I've been like, yeah, trust God, man. It'll be all right. Und wenn du mich näher kennst, wenn du mir probiert hast zu erzählen von deiner Furcht in deinem Leben, habe ich nur gesagt, hey Mann, vertrau Gott. Couldn't really understand how you can't just get over it, you know? Und ich habe einfach nie verstanden, warum überwinden sie es nicht einfach. But lately I've been starting to feel your pain. Aber in seit kurzer Zeit habe ich verstanden, deine Furcht verstanden oder nachempfunden. Starting to understand what it's like. Ich habe verstanden, wie es ist. So I'm in the new company and it's really, really hard. Und ich bin in dieser neuen Firma und es ist wirklich, wirklich schwer. Close to making me burn out. Und ich bin knapp vor einem Burnout. And I'm going in the bathroom and getting on my knees and I'm like, God, you gotta help me through this day. I don't know how to do it. Und ich gehe ins Badezimmer, gehe auf meine Knie und sage, Gott, du musst mir durch diesen Tag helfen. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. I can't speak German anymore. Ich kann nicht noch weiter Deutsch reden. I sound like an idiot. Ich klinge wie ein Idiot. And if people ask me, hey, how's your new job? I'm just saying, I don't have much skin left on my knees. I'm just down there all the time. Und Leute, die mich fragen, hey, wie ist dein neuer Job? Da muss ich immer sagen, hey, die Haut in meinen Knien ist schon ziemlich dünn. I'm just totally depending on him because I got nothing. Ich kann mich nur auf Gott verlassen, weil ich habe wirklich nichts. And that's 1 Thessalonians, right? Pray without ceasing. 1. Thessalonicher, bete ohne Unterlass. And during that time I've been reading the books of Paul. Und während dieser Zeit habe ich die Briefe von Paulus gelesen. And I started to think about Timothy. Und ich habe an Timotheus gedacht. Started to try to like identify with him a little bit. Und ich habe mich probiert mit ihm zu identifizieren. And Timothy, you know, he was the pastor of the church in Ephesus. Und Timotheus war der Pastor von der Gemeinde in Ephesus. And he was facing persecution, heavy persecution. Und er hat schwere Verfolgung vor Augen gehabt. He was a young guy. Er war sehr jung. There were a lot of older guys in the church. Es gab viele ältere Mitglieder dieser Gemeinde. And you know, he paved the way. Well, Paul paved the way, but he was one of the new churches which paved the way to be a model of, you know, what modern day Christianity is. Und Paulus hat zwar den Weg vor ihm geebnet, aber er hat dann den Weg noch nachbereitet für das, wie modernes Christentum bis heute ausschaut. And he must have been at times fearful and had anxiety. I mean, he was being persecuted. Und zu manchen Zeiten musste er Furcht gefühlt haben oder Angst gehabt haben, weil er wurde auch verfolgt. And I thought, you know, it's a joke. I'm afraid about losing my job, about failing there, and he could lose his life. Ich habe mir gedacht, das ist ein Witz. Ich habe vielleicht Angst davor, meinen Job zu verlieren, und er hätte damals sein Leben verlieren können. It helped me to put my own situation in perspective. Und es hat mir geholfen, dass ich meine Situation von einer gewissen Perspektive aus betrachtet habe. But the book of Timothy, it's a letter from Paul to Timothy. Und in dem Brief Timotheus ist es ein Brief von Paulus an Timotheus. And Paul has some good advice for Timothy there. Can we look at 1 Timothy? Und Paulus gibt Timotheus einige gute Ratschläge. He says, Timothy, cling to your faith in Christ and keep your conscience clear. Und er rät ihm, indem du deinen Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Cling to your faith in Christ. Also halte dich fest an deinen Glauben in Christus. That word cling, it doesn't mean, you know, it automatically will come. It means you need to work at it. You need to hold on to your faith. Und dieses Wort festhalten ist nicht etwas, was automatisch geschieht, sondern daran musst du arbeiten. Das kommt mit der Zeit. Let's just look at the first part first. Aber schauen wir uns nochmal den ersten Teil zuerst an. What does faith bring? Was bewirkt der Glaube oder was bringt der Glaube? The emotional result of faith is what? It's peace. Das emotionale Resultat von Glauben ist Friede. So if we cling to our faith, wenn wir an dem Glauben festhalten, we get peace. Dann bekommen wir Friede. And clinging to your faith means trusting in God. Deinen Glauben festzuhalten bedeutet, dass du Gott vertraust. Trusting that he has everything under control. Und das bedeutet, dass er alles unter Kontrolle hat. When you really cling to your faith, you start to have an elevated perspective. You see things from his perspective. Und wenn du am Glauben festhältst, dann hast du so eine hochgehobene Perspektive. Du siehst alles aus Gottes Perspektive. Your trial doesn't seem so significant because you know he is going to take care of you. Und deine Schwierigkeiten schauen nicht so bedeutsam aus, weil du weißt, dass er alles unter Kontrolle hat. And there's a verse in Psalm 56 which says, what can man do to me? I trust in God. What can man do to me? Da gibt's einen im Psalm 46 einen Vers, was heißt, was können Menschen mir schon tun? Ich habe Gott auf meiner Seite. I love that verse because it's like it gives you some confidence. You're at work. What can man do to me? I'm just going to do my job and I'm just going to smile. Zuversicht. Und weil ich sage, hey, was sollen Menschen mir schon anhaben können? Maybe this day is going to kick my butt, but this is only like, you know, man can't hurt me. Vielleicht kann mir jemand in den Hintern treten oder mich verletzen. In Timothy's case, he could have died. He could have lost his life. In Timotheus Fall hätte er sein Leben verlieren können. Er hätte sterben können. Aber selbst dann, was ist das schon? In eternity, I mean, we're going to spend eternity in heaven. This is just a small part. In der Ewigkeit verbringen wir die Ewigkeit mit Gott und das Leben hier ist nur ein kleiner Teil. Everybody knows about Job. Jeder kennt Hiob. He lost everything. Er hat alles verloren. I mean, the devil had an all-access pass on him. Und Satan hatte die gesamte Verfügungsgewalt über ihn. But he said, if you slay me, I will still trust you. Und Hiob hat aber gesagt, selbst wenn du mich schlägst, vertraue ich noch weiter auf Gott. So we have to cling to our faith. Wir müssen am Glauben festhalten. Let's look at the second part of that verse, which says, keep your conscience clear. Und betrachten wir den zweiten Teil von dem Vers, was heißt, bewahre ein gutes Gewissen oder ein reines Gewissen. How do we keep our conscience clear? Wie können wir unser Gewissen reinhalten? By trying not to sin. Indem wir versuchen, nicht zu sündigen. Let's look at Hebrews 10. Schauen wir uns Hebräer 10 an. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. sondern ein gewisses furchtvolles Erwarten des Gerichts. If we sin deliberately, wenn wir willentlich sündigen, who here has ever sinned deliberately? Wer von euch hat jemals willentlich gesündigt? It's all an accident, right? Es sind immer nur right. Zufälle oder Unfälle. More or less, sin is willful. Meistens oder mehr oder weniger ist Sünde willentlich. And if we decide to sin, und wenn wir uns dazu entschließen zu sündigen, what comes? A fearful expectation of judgment. Was bewirkt das dann? Das bewirkt ein furchtsames Erwarten des Gerichts. It's funny, we have to cling to our faith. We have to really try to hold on to our faith. Es ist lustig, wir müssen einerseits am Glauben festhalten. But if we sin, fear comes automatically. It's human nature. Aber wenn wir sündigen, dann kommt die Furcht automatisch. Das ist so menschliche Natur. Isn't that right? Ist das nicht richtig? If you sin, don't you feel guilty? Wenn du sündigst, fühlst du dich dann nicht automatisch schuldig? I hope you do. Hoffe, du fühlst das. So that's what we can do. We can try and walk in the way that the Lord wants us to walk. Also das ist es, was wir machen können. Wir können versuchen, auf dem Weg zu wandeln, den Gott für uns vorgesehen hat. Because he's got a plan for us. He wants us to steward our life in a certain way. Weil er hat einen Plan für uns und er will, dass wir unser Leben so verwalten auf eine bestimmte Art und Weise. And when we sin, we decide, okay, I'm just gonna stand on my own strength a little bit. Und wenn wir sündigen, dann sagen wir, okay, ich probiere es mal mit meiner eigenen Stärke. And then when we're faced with a challenge, it's not enough and we're afraid. Und wenn wir dann Herausforderungen gegenüberstehen, dann merken wir, dass unsere eigene Stärke nicht reicht und dann kommt die Furcht. So cling to your faith and keep your conscience clear. Also halte fest am Glauben und bewahre dir ein reines Gewissen. And fear is also it's a mental thing. Und Furcht ist so eine mentale Sache. Sometimes we have fear deep, deep, deep inside of us. We don't know where it's coming from, but you feel it. Manchmal haben wir diese Furcht sehr, sehr tief in uns drin und wir wissen nicht, wo sie herkommt. The other night it was 2 a.m. and I woke up for a second. Also vor ein paar Nächten bin ich in der Früh aufgewacht um 2 Uhr früh. And I thought, oh, I'm just gonna snuggle my wife now. Und ich habe mir gedacht, ich kuschle mich jetzt an meine Frau. And I reached over to hold her. Und ich habe so hinübergereicht, um sie festzuhalten. And as soon as I grabbed her, she started like convulsing. Und wie ich sie so festgehalten hatte, hat sie begonnen, da so hin und her zu wippen. She was like, aah! And I was like, baby, what's going on? What's going on? Schatz, was ist los? And she was asleep. Und sie war aber, sie hat noch geschlafen. And I was like, baby, wake up, wake up. Ich habe sie aufgeweckt. And she said, oh my God, I was dreaming, I was in a dark alley and there was a guy and he was grabbing me and he wanted to... Und sie hat gesagt, ja, sie ist so eine dunkle Straße entlang gerannt und da war dieser Mann, der sie von hinten festgehalten hat. And he was pulling me down and und er hat probiert, mich niederzuziehen. And at that exact second you grabbed me. Und in dieser Sekunde hast du mich festgehalten. And I was like, whoa, it's okay, baby. Ich habe gesagt, okay, Schatz. And it just made me think, like, it's unbelievable. Und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. How does fear creep its way into her dream? Wie kann sich die Furcht in ihren Traum hineinschleichen? And it's because of the devil. Es ist wegen dem Teufel. The devil is the father of lies, John 8:44. Der Teufel ist der Vater der Lüge. And he's going to project lies at us. Und er wird Lügen auf uns projizieren. And the only way we can defend ourselves against those lies is to establish truth. Und die einzige Art und Weise, wie wir uns gegen diese Lügen wehren können, ist, indem wir Wahrheit in uns aufnehmen. My dad has told me this my whole life. You have to establish truth in your heart. Mein Vater hat mir mein ganzes Leben lang gesagt, du musst wirklich die Wahrheit in dein Herz aufnehmen. So that when the lie comes, you have a defense. Damit, wenn die Lüge kommt, du eine Verteidigung hast. And how do we establish truth? Und wie können wir diese Wahrheit aufnehmen? Every time we read the Bible, every time we pray, every time we worship, every time we have any interaction with believers, we're establishing truth in our hearts. Also jedes Mal, wenn wir beten, die Bibel lesen oder anbeten oder Gemeinschaft haben mit Gläubigen, dann bauen wir die Wahrheit in unser Herz auf. And I started already with my son Samuel. Und ich habe jetzt schon mit meinem Sohn Samuel begonnen. He can't understand text, but he likes music. Er versteht keinen Text, aber er mag die Musik. And he dances. Und er tanzt. And I play him Hillsong Kids music. Und ich spiele so diese Kindermusik von Hillsong. And it's so funny, Izzy and I were walking around the house singing, Jesus, I put you first in my life. Like really corny text for kids, you know? Und wie Izzy und ich außer Haus gingen, haben wir dieses Lied gesungen für ihn. But he loves it. It's like his favorite thing. He points at the TV. Let me hear that. Und er liebt es. Und er hat dann so auf den Fernseher gezeigt und hat so gemeint, ja, hey, lass es mich hören. And he's putting he's establishing truth already before he can talk. Und er gibt jetzt schon diese Wahrheit in sein Herz, bevor er überhaupt reden kann. So, for fear, let's cling to our faith. Jetzt gegen Angst, lasst uns unserem Glauben festhalten. Let's live with a clear conscience. Lasst uns mit einem reinen Gewissen leben. Let's trust him by establishing his truth. Und vertrauen wir ihm, indem wir seine Wahrheit in uns aufnehmen. And you know, one other thing to establish truth is you can speak forth. Was du noch machen kannst, um Wahrheit in dir aufzubauen, ist, indem du es aussprichst. Because when you speak forth and you hear yourself speaking, it's establishing the truth inside of you. Wenn du es aussprichst, dann hörst du dich selbst reden und das baut noch einmal das in dir auf. The second thing I'd like to talk about is pain. Das zweite, worüber ich reden will, ist Schmerz. Pain is a very broad category. Schmerz ist eine sehr breit gefächerte Kategorie. And I know that there's no one quick answer for pain. Und ich weiß, es gibt nicht die einfache oder schnelle Antwort auf die Frage des Schmerzes. And I think there's so many different types of hurting and pain out there. Und es gibt so viele verschiedene Arten der Verletzungen und des Schmerzes. And I don't know I think that there's a lot of people here that are hurting. Und ich glaube, es gibt viele Menschen hier, die verletzt sind. Maybe from sickness or death or injury. Vielleicht von Krankheit, von Tod oder Verletzungen. Sorrow, divorce, damaged relationships. Sorge, Scheidung oder beschädigte Beziehungen. Betrayal, abortion, rape. Verraten werden, also Schwangerschaftsabbruch und Vergewaltigung. Addiction. Sucht. Maybe you're just haunted by the sins of your past. Vielleicht wirst du noch von den Sünden deiner Vergangenheit heimgesucht. But I think that there's a few principles which we can all use for all types of pain. Aber ich glaube, es gibt ein paar Prinzipien, die wir für alle Arten des Schmerzes verwenden können. But I want to make it clear that I think that for each specific issue you're going through, you need to get specific answers from God. Aber ich glaube, dass du für jede spezifische Not auch spezifisch zu Gott gehen musst. But the first thing I'd like to say is that pain has a purpose as well. Aber was ich zuerst sagen will, ist, dass auch der Schmerz einen Zweck hat. If we're experiencing something and we pray, God, take this away. Wenn wir etwas erfahren und wir beten, Gott, nimm das weg. We have to believe that he's going to do it, right? Dann müssen wir daran glauben, dass er das machen wird. If you're sick and you pray for someone to be healed, we have to believe that God's going to heal them. Wenn wir für jemanden beten, der krank ist, dann müssen wir auch dann glauben, dass Gott ihn heilen wird. Otherwise it's not going to work. Weil anders wird's nicht funktionieren. You need to believe it. Du musst daran glauben. But at the same time, if you wake up the next day and that person's still sick, aber wenn du am nächsten Tag aufstehst und die Person ist immer noch krank, you have to understand that God has his timing. Dann musst du verstehen, dass Gott seinen eigenen Zeitplan hat. And you need to trust in his timing and keep believing that he's going to heal that person. Und du musst seinem Zeitplan vertrauen und weiterhin daran glauben, dass Gott diese Person heilen wird. Because maybe God is trying to use that for a purpose. Weil vielleicht verwendet Gott diese Sache zu einem bestimmten Zweck. I'd like to show you a video of a young man named Nick. Ich möchte euch das Video von einem jungen Mann namens Nick zeigen. You can find his book at the bookstore. Ihr könnt sein Buch beim Büchergeschäft finden. Nick was born without arms and legs. Nick wurde ohne Arme und ohne Beine geboren. And he has overcome his struggle and he's traveling the world bringing hope to the hopeless. Und er hat seine Schwierigkeiten überwunden und bringt den Hoffnungslosen Hoffnung. Through Christ, of course. Durch Christus natürlich. And in this video you're going to see some people hurting. Und in diesem Video seht ihr einige Menschen, die verletzt sind. There's one lady who has a bad marriage. Gibt's eine Dame, die hat so eine schlechte Ehe. There's a young man who's very lonely. Gibt's einen Mann, der ist sehr einsam. There's a lady who lost her husband in the war and she has a child. Gibt's eine Frau, die hat ihren Mann im Krieg verloren und sie ist alleine mit dem Kind. And there's a man who lost his family and he's homeless. Und da gibt's einen Mann, der ist obdachlos, weil er sein Heim verloren hat. Let's just watch this and then we'll come back. Schauen wir uns das kurz an und dann kommen wir wieder zurück. Where do we go when hope runs out? When we're empty? When there's nothing left? Another day or night, I know there's something more than what we're living for. I see it in the stars, I feel it on the shore. I know there's something. My hope. I tried to drown myself, but I couldn't do it. God had a plan for my life, to give hope to other people through my story. I don't know what I would do if I had no limbs. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich keine Gliedmassen hätte. But I'd like to hope I could be doing what he's doing. Aber ich hoffe, dass ich das tun könnte, was er gerade macht. He's going to schools, he's traveling all over the place, just er besucht Schulen und reist überall herum. Encouraging people. Und ermutigt Menschen. And it's amazing to see him. Und es ist erstaunlich, ihm zuzusehen. And I love that part when he comes up out of the water. Und ich liebe den Teil, wie er aus dem Wasser wieder auftaucht. Because, you know, coming up out of the water, it speaks of rebirth. Weil als er durch das Wasser wieder auftaucht, das spricht so von der Wiedergeburt. And, you know, it's his new life, it's his new birth. He's sein neues Leben, seine neue Geburt. He's gonna embrace his situation and use it. Und er umarmt diese Situation und er verwendet sie. And I think that's the first thing we need to do when we realize we have an issue or we're dealing with something. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir tun müssen, wenn wir ein Problem haben. Got to figure out what it is and then embrace it. Wir müssen herausfinden, was es ist und das dann festhalten. Believe that God will take it away. Und vertraue Gott darauf dafür, dass er das wegnehmen wird. But also embrace it. Aber umarme es auch. You know, a couple of years ago I went to Africa. Vor einigen Jahren bin ich nach Afrika gegangen. And I met a little girl there. Ich habe dort ein kleines Mädchen kennengelernt. And you know, I spent a lot of time with her. Ich habe sehr viel Zeit mit ihr verbracht. Her parents asked me to adopt her. Ihre Eltern haben mich gebeten, sie zu adoptieren. I said no, but I came back. Und ich habe gesagt, das kann ich nicht machen, und ich bin wieder zurückgekommen. I went back the next year. Das Jahr darauf. I was so excited to see her. Und ich war schon so aufgeregt, sie wiederzusehen. And she was gone. Und sie war weg. She'd been poisoned. Sie wurde vergiftet. She got murdered because of something that I did. Sie wurde ermordet wegen etwas, was ich getan hatte. One of the other mothers thought if they could get her out of the picture, there might be maybe I would take their daughter home. Weil eine der Mütter hat sich gedacht, dass wenn sie von der Bildfläche verschwunden ist, dass ich dann vielleicht ihr Kind nehmen würde. And I beat myself up about that for a couple years. Und ich habe mich für einige Jahre deswegen fertig gemacht. I didn't tell anybody. Ich habe es niemandem erzählt. I told the story, but I didn't show that I was beating myself up about it. Ich habe die Geschichte zwar erzählt, aber ich habe jetzt niemanden wissen lassen, dass ich mich deswegen fertig mache. But it started to make me turn cold, you know. Aber es hat mich innerlich kalt gemacht. I just felt like it was my fault. Und ich habe mich so gefühlt, dass es mein Versagen war. And the first thing I had to do was really to pinpoint what it was. Das erste, was ich machen musste, ich musste wirklich den Finger drauflegen, um zu zeigen, was es war. And I was blaming myself for that. Und ich habe mich selbst dafür beschuldigt. Which isn't true. Was nicht wahr ist. I couldn't have foreseen that. Ich hätte das nie vorhersehen können. But I still blame myself. Aber ich gebe mir immer noch die Schuld daran. And after I pinpointed it, und nachdem ich darauf gezeigt hatte, I had to give it to God. Musste ich es Gott geben. I had to transfer the worry that I had and give it to God. Ich musste diese Sorgen, die ich deswegen hatte, musste ich Gott geben. And that's the second thing we can do after we embrace it, we can give it to God. Das ist das Zweite, was wir machen müssen, nachdem wir es umarmt haben oder festgehalten haben, müssen wir es Gott geben. Or maybe you're someone who had a bad past. Oder du kennst jemanden, der eine schlimme Vergangenheit hatte. And you're beating yourself up because of the sins of your past. Und du machst dich fertig wegen den Sünden deiner Vergangenheit. Maybe the sins of your past are stealing the joy in the present. Vielleicht haben die Sünden der Vergangenheit dir die Freude an der Gegenwart genommen. Think of Paul. Denk über Paulus. He held the coats as Stephen was stoned. Er hat sich um die Mäntel beaufsichtigt, als Stephanus gesteinigt wurde. He hunted down and murdered Christians. Er hatte Christen verfolgt und getötet. But he ended up being one of the most powerful men in biblical history. Aber er wurde einer der mächtigsten biblischen Männern. He says in Philippians 3:14 that he knows his past, but he's going to press on. Er sagt in Philipper 3:14. He knows what he did in the past. Also er weiß, was er getan hatte. But he has to press on. Aber er macht weiter. Because there's no other way. Es gibt keinen anderen Weg. We can't get stuck in the cycle of wir beating ourselves up. Dürfen nicht in diesen Kreislauf geraten, dass wir uns nur selbst die Schuld geben und fertig machen. Maybe you're depressed. Vielleicht bist du depressiv. Depression is the emotional result of hopelessness. Depression ist dieses emotionale Ergebnis von Hoffnungslosigkeit. So, if you're depressed, you have no hope. Wenn du depressiv bist, dann hast du keine Hoffnung. Joy is the emotional result of hope. Freude ist das emotionale Ergebnis von Hoffnung. So, if we can find a little hope, we can have joy. Wenn wir etwas Hoffnung finden, dann können wir Freude empfinden. And then we won't be depressed. Und dann werden wir nicht mehr depressiv sein. Let's look at Hebrews 10, verse 23. Schauen wir uns Hebräer 10, 23 an. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unbeweglich festhalten. For he who promised is faithful. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Here we go again. We have to hold fast. Und wieder müssen wir das festhalten. So we have to cling to our faith. Wir müssen an unseren Glauben festhalten. And we have to cling to our hope. Wir müssen an unsere Hoffnung festhalten. So it's, again, it's not automatic. It's something we have to purpose to do every day. Es ist nicht etwas, was automatisch kommt, sondern es ist etwas, was wir uns jeden Tag vornehmen müssen. And I think that if we can, like Nick, we can embrace our situation. Und ich denke, dass wir so wie der Nick, wenn wir unsere Situation festhalten können. And we can see the purpose in it. Und den Zweck darin sehen. That we can start to get a little joy. Dass wir dann etwas Freude empfinden. And it gives us hope. Und es schenkt uns Hoffnung. So we have to purpose. Wir müssen es beabsichtigen. To hold on to hope. Dass wir an der Hoffnung festhalten. By embracing our situation that we're in. Indem wir die Situation, in der wir uns befinden, festhalten. You know, it's a constant cycle that we can get stuck in if we're not careful. Und das ist ein konstanter Kreislauf, in dem wir immer wieder feststecken, wenn wir nicht vorsichtig sind. You know, you pray, God, take it away. Du betest, Gott, nimm es weg. And there's the expectation. Und da ist eine Erwartung. Which is perfect. It's good. Die gut ist. You should expect when you pray that God will answer. Wenn du betest, dann solltest du erwarten, dass Gott dir antwortet. But then if it doesn't happen, there's discouragement. Aber wenn das nicht passiert, dann ist dort Entmutigung. And then you get expectation, discouragement. Das ist diese Erwartung und Entmutigung. And you can end up getting stuck in that cycle and 20 years go by and you've just expectation and discouragement. Und du steckst fest in diesem Kreislauf und es können 20 Jahre vergehen und du hast immer noch nur Erwartung und Enttäuschung, Erwartung und Enttäuschung. So we got to change it to expectation and embrace. Deswegen müssen wir das ändern in Erwartung und Festhalten. We expect that God will answer us. Wir erwarten, dass Gott uns antwortet. But instead of getting discouraged, we embrace our situation. Aber stattdessen wir enttäuscht werden, umarmen wir unsere Situation. And then we climb out of it. We're victorious because we realize no matter what happens to me, there's a purpose. God's using me. Klettern wir hinaus und wir werden siegreich, weil wir wissen, dass Gott einen Zweck für diese Situation hat. And sometimes that cycle is it's vicious. Und manchmal ist dieser Kreislauf wirklich schlimm. And sometimes people need a little help to just get to the embrace part. Und manchmal brauchen Menschen etwas Hilfe, damit sie diese Situation umarmen können. And I think that's where we as a church play a huge part. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, wo die Gemeinde eine große Rolle spielt. Because the church is the home for the hurting. Weil die Gemeinde ist das Zuhause der Verletzten. This is God's house where people can come and be encouraged. Das ist das Haus, wo die Menschen hinkommen können und Ermutigung empfangen können. So for pain, a few things we can do is identify it. Für Schmerz ein paar Dinge, die wir tun können. Wir können es identifizieren. Identify our issue through prayer and meditation. Wir identifizieren unser Problem durch Gebet und indem wir darüber nachdenken. Start to embrace it by giving it to God. Wir umarmen es, indem wir es Gott hinlegen. Cling to hope. Und wir halten fest an der Hoffnung. By every day making a decision. Indem wir jeden Tag eine Entscheidung treffen. And the third thing I'd like to talk about is insecurity. Und das Dritte, worüber ich reden will, ist Unsicherheit. Last week, there was a statement, your feelings don't define how God feels about you. Letzte Woche habe ich diese Aussage gehört, deine Gefühle sagen nichts darüber aus, wie Gott über dich fühlt. That is the most beautiful statement. Und das ist die wunderschönste Aussage. Because sometimes we don't feel so good, right? Weil manchmal fühlen wir uns nicht so gut. Sometimes when I do something stupid, I just want to go crawl into a hole and die. Manchmal, wenn ich was Dummes mache, möchte ich gerne in so eine Höhle kriechen und dort sterben. The worst is when you say something embarrassing, you know? Und manchmal tut's weh, wenn du dir irgendwas Lächerliches sagst. And my own self-criticism just eats me alive. Und meine Selbstkritik, die frisst mich lebendig auf. And I'm very, very self-critical of myself. Und ich bin sehr, sehr selbstkritisch. I think it comes from when I was a kid. Und ich glaube, das kommt aus meiner Kindheit. Between around, I guess, 8 years old and 15 years old. Als ich so zwischen 8 und 15 Jahren alt war. I was the least coolest kid you could ever imagine. War ich das uncoolste Kind, das du dir vorstellen kannst. I had a lisp. You know what a lisp is? It's when you talk like this. Also ich lispelte. And I had braces. Ich hatte Zahnspangen. And I was mocked heavily. Und ich wurde sehr, sehr stark verspottet. So much so that it got to the attention of, you know, the church. I was in a Christian school. Und so stark, dass sogar die Gemeinde darauf aufmerksam wurde, weil ich ging in eine christliche Schule. And they would sing songs about me, just mocking me and my family. Und sie haben diese Lieder gesungen, indem sie mich und meine Familie verspotten. There was a whole list of names they called me. Da gab es eine ganze Menge an Namen, wie sie mich genannt haben. I know what it's like to be insecure. Und ich weiß, was es heißt, unsicher zu sein. Very, very well. I remember it like yesterday. Und ich erinnere mich dran so, als ob es gestern gewesen wäre. And I just remember going home and saying, God, why is everyone treat me like this? Und ich erinnere mich dran, dass ich nach Hause ging und gesagt habe, Gott, warum sind die Menschen so zu mir? Can I just be cool one time? Kann ich nicht irgendwann mal cool sein? And then I started doing something very, very dangerous. Und dann habe ich begonnen, wirklich gefährliche Sachen zu machen. Which is I started feeling bad for myself. Ich habe mich selbst bemitleidet. Which just throws you into that cycle and you just give up. Das wirft dich in diesen Kreislauf und du gibst auf. Like, I feel like a loser, I am a loser, I give up. Ja, du denkst, okay, ich bin ein Loser und ich gebe auf. And then you're seeking the attention of other people. Und dann versuchst du die Aufmerksamkeit von anderen Menschen zu erlangen. So that they'll confirm how poor you are. Damit sie dir bestätigen, wie arm du bist. And I did that for a while and I was just trapped in my cycle. Und ich habe das für eine Weile gemacht und war in diesem Kreislauf gefangen. And my brother-in-law, Nate, actually. Und mein Schwager, Nate. He started hanging out with me. Er hat begonnen, Zeit mit mir zu verbringen. And he showed me that somebody wanted to hang out with me. Und hat mir dadurch gezeigt, dass es Leute gibt, die gerne mit mir Zeit verbringen. He also married my sister, so. Er hat eben auch meine Schwester geheiratet. I think his motives were for me at first. Aber ich denke, seine Motivation war zuerst auf mich gerichtet. But he really showed me that somebody cares about me, and he helped me really climb out of that cycle. Und hat mir gezeigt, dass es Leute gibt, die sich um mich kümmern, und hat mir geholfen, aus diesem Kreislauf auszubrechen. And now, when I look at my wife, und wenn ich jetzt meine Frau betrachte, I'm like, thank you, God. Ich sage, danke, Gott. She's so beautiful. Sie ist so wunderschön. And I just think about the loser in school. Und ich denke an diesen Loser zurück in der Schule. And I'm like, I got a hottie. I said that this morning, and Altmar was translating. So her father was translating. Also, ich habe sie heute früh als heiß gezeichnet, und mein Schwiegervater hat mich übersetzt. He just looked at me like. Und hat mich angesehen. Yeah, and she's such a good mother, and I couldn't have imagined that I would have someone like that to share my life with. Und sie ist doch so eine gute Mutter, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich so jemanden mal bekommen werde. And I just want to encourage you that. There's light at the end of the tunnel. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. I'm on the other side now. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. And God's gonna get you through it. He's all you need. I have the same story. Amen, Gott, amen, brother. Das ist alles, was du brauchst. Du bringst dich durch. In Corinthians, we hear that his strength is made perfect in weakness. Da heißt es, dass seine Kraft vollkommen wird in der Schwäche. And we're weak. Und wir sind schwach. It's okay to be weak. Es ist okay, schwach zu sein. But he loves us. Er liebt uns. And we are stewards of what he gave us. Und wir sind Verwalter dessen, was er uns gegeben hat. And a steward used to be a servant. Und ein Verwalter sollte eigentlich ein Diener sein. And if a servant does the wrong thing, und wenn ein Diener etwas Falsches tut, or if he is not responsible with what he's been given, oder er ist nicht verantwortlich mit dem, was ihm gegeben wurde, you can replace him. Dann kannst du ihn ersetzen. But the truth is tonight that we're Aber more than stewards. Heute Abend ist von der Verwalterschaft, we are sons. Dass wir nicht nur Verwalter sind, sondern Söhne and daughters. Und Töchter. If your child does something wrong, do you replace him? Wenn dein Kind etwas Falsches macht, tauschst du es aus? No, and God's not going to replace us when we mess up. Nein, und Gott tauscht auch uns nicht aus, wenn wir etwas Falsches machen. He loves us exactly the same. Er liebt uns genau auf dieselbe Art und Weise weiter. In conclusion, or in closing, I would just zum Abschluss. If you're afraid, or if you're experiencing fear, wenn du Angst hast wegen deinen Erfahrungen, then cling to faith. Dann halte fest am Glauben. And receive his peace. Und empfange seinen Frieden. And if you're hurting tonight, wenn du Schmerzen hast, and you got an issue, bist und Probleme hast, then cling to his hope. Dann halte dich fest an seiner Hoffnung. And receive his comfort. Und empfange seinen Trost. And if you're insecure, wenn du unsicher bist, then cling to his love. Dann halte dich fest an seiner Liebe. That's all we can do. Das ist alles, was wir tun können. So, maybe you say, Rob, I heard everything you just said. Und vielleicht denkst du, Rob, ich habe alles gehört, was du gesagt hast. But very honestly, I've heard it before. Und um ehrlich zu sein, ich habe das schon mal gehört. Somebody said that to me recently, actually. Also jemand hat das unlängst zu mir gesagt. I really tried to listen to what was wrong. Und ich habe probiert zuzuhören zu dem, was falsch ist. And they responded like, I've heard all that stuff before. Und ich habe das so reagiert, ja, ich habe das alles schon mal gehört. You're gonna hear it again. Du wirst es aber wieder hören. Because why do you need something new when you have something true? Warum brauchst du etwas Neues, wenn du etwas Wahres hast? That is the truth. Das ist die Wahrheit. It takes a certain level of perseverance. Es braucht ein gewisses Maß des Durchhaltevermögens. Life is not perfect here. Das Leben hier ist nicht vollkommen. And we gotta persevere a little aber bit. Wir müssen durchhalten. But etwas. I'm confident that if we can persevere and if we can put these principles into practice. Aber ich bin zuversichtlich, dass wenn wir durchhalten und diese Prinzipien praktisch anwenden, that God will give us the strength to climb out and into victory. Dass Gott uns die Kraft geben wird, aus diesem Kreislauf durchzubrechen, wir siegreich sein werden. So I know some of us are hurting. Und ich weiß, einige von uns sind verletzt. And let's just keep that in mind. Und halten wir daran fest. The answer is, it can't come from us. Die Wahrheit ist, das kann nicht von uns kommen. It's gotta be him. Es muss er sein. You know, sometimes when I get home from work, manchmal, wenn ich heimkomme von der Arbeit, I see my little son. Dann sehe ich meinen Sohn an. And he looks around the door frame and he sees me. Und er schaut auf den Türrahmen und er sieht mich. And he waddles over. Und er kommt daher getorkelt. He grabs me. Und er hält sich an mir fest. And then he puts his head here. Und dann legt er seinen Kopf auf meine Schulter. And he just stays there for a few minutes. Und er bleibt dort für ein paar Minuten. It's the best feeling in the world. Das ist das schönste Gefühl der Welt. He's just receiving my love for him. Er empfängt einfach die Liebe, die ich für ihn empfinde. And he knows he's totally safe there. Und er weiß, dass er dort absolut sicher ist. And no one can get him, or Dad's gonna kick their butt. Und wenn immer wer böser kommt, dann wird mein Dad ihm den Hintern versohlen. And I think that sometimes we just need to go to our father like that. Und manchmal müssen wir mit der Einstellung zu unserem Vater gehen. Just embrace him and just receive his love. Ihn zu umarmen und seine Liebe zu empfangen. Just for a minute, just forget everything that's going on. Vergiss alles, was gerade los ist. And just receive it. Und empfange es. It's the only way. Das ist der einzige Weg. Will you stand with me? Let's pray. Bleib bei mir und wir beten. Dear Father, lieber Vater, only your peace can give us rest tonight. Nur dein Frieden kann uns Ruhe schenken. Only your joy can bring hope. Nur deine Freude kann uns Hoffnung geben. Only your strength can meet the challenge that we face. Nur deine Stärke kann den Herausforderungen begegnen, die vor uns sind. Only your embrace and your power can heal us. Nur deine Umarmung und deine Macht kann uns heilen. You are everything we need. Du bist all das, was wir brauchen. You're the beginning and the end. Du bist der Anfang und das Ende. Only your son's blood can make us clean. Nur das Blut deines Sohnes kann uns reinigen. Father, you answer the cry of the broken. Und du beantwortest den Schrei des Zerbrochenen. Through you we are more than conquerors. Durch dich sind wir mehr als Überwinder. You're more than enough. Du bist mehr als genug. Father, without you we're helpless and we're hopeless. Und ohne dich sind wir hilflos und hoffnungslos. And Father, we just ask tonight that you'll help us see that there's another way. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst zu sehen, dass es einen anderen Weg gibt. That through you there's victory. Dass in dir Sieg ist. We love you, Father. Wir lieben dich, Vater. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.